welche Debatten sind, die hier laufen, aber also die jetzt aktuell sind. Ja, und ich finde die Themen, die Sie ansprechen, genauso interessant. Und ich finde auch, dass es auch an uns schwarzen Menschen liegt, solche Vorfälle an die Öffentlichkeit zu bringen. Das kriegt die Mehrheitsgesellschaft kaum mit. Ja? Also es gibt es in der Presse. Und ich würde auch wirklich empfehlen, die Beamten, die Täter sind, also das muss wirklich Konsequenzen haben, ja, das kann man nicht so stehen lassen. Darf ich dazu noch was sagen? Es gab mal einen Vorfall, mein Sohn war 16 und der kam aus der Schule und wurde vom Bahnhof mitgenommen, weil er hat gemeint, nein, blamier mich nicht, ich gehe auf Georgi-Gymnasium, durchsuch mich nicht hier, wo meine Mitschüler und Lehrer vorbeilaufen. Die Polizei hat gesagt, gut, dann machen wir es auch wie wir. Die haben ihn aufs Revier genommen, mit 15 Jahren komplett nackt ausgezogen. Er hat gesagt, lass mich meine Mutter anrufen, wir sind hier nicht im Film. Ich bin zur Polizeirevier gegangen, wollte mich beschweren. Die Polizisten haben gesagt, ja, das mit dem jungen Mann ist schon okay. Ich sage, nein, ich will mich beschweren. Die haben mich geschleift, da in die Agnes-Pomade-Straße, in diesen Zwischenraum, haben mich da eingesperrt. Da standen 10 oder mehr Polizisten hinter die Glaswand und die haben mich ausgelacht. Ich habe zu denen gesagt, lass mich raus, ich habe Platzängste, ich bin in Ohnmacht gefallen. Die haben mich nicht mal rausgelassen. Ich habe bis zum Bundespräsidenten geschrieben, er hat mir zurückgeschrieben, es ist nun mal so, dass schwarze Leute mit Drogen handeln. Die Polizei hat sogar erwähnt, mich zurück anzuzeigen. Ich wäre in die Polizeirevier gerannt und habe geschrieben, eine schwarze Frau, ich bringe euch um, ich bringe euch alle um. Das hat mich wirklich gekränkt, weil ich habe als Anwältin in meinem Heimatland gearbeitet und auch in meinem Heimatland und hier in Deutschland auch zusammen mit der Polizei gearbeitet. Niemand rennt so wie ein Tier in die Polizei. Letztendlich war ich in die Situation, dass die dann gesagt haben, ich habe mich gewehrt wegen der Festnahme oder was. Für was wollten die mich festnehmen? Ich habe nie eine Straftat begangen in Deutschland. Und so besteht jetzt die Antwort. Heute habe ich auch bei der Polizei angerufen. Sie sagt, wie sieht dein Sohn aus? Ich sage, ja, sie haben recht, er ist schwarz. Es ist unverschämt, dass sie sowas sagen. Also, wenn man nicht aufpasst, wenn man sich beschwert, wird man gleich Täter. Das ist das Problem, wovon viele Angst haben. Also noch so eine kurze Anmerkung dazu. Ich finde es auch ultra wichtig, dass wir da die betroffenen Leute nicht allein stehen lassen und da auch unterstützend tätig werden irgendwie. Weil anscheinend hört die weiße Mehrheitsgesellschaft mehr auf weiße Gesellschaftsmitglieder. Das ist scheiße, aber es ist so. Also ich finde auch, dass das auch an uns ist, da halt Unterstützung zu leisten und die Leute zu supporten. Ich wollte noch kurz darauf anschließen, was die Josephine gerade gesagt hat. Und zwar, es gibt ja die Initiative Stop Racial Profiling. Ich habe vorhin ein bisschen was über Racial Profiling berichtet. Und ich finde, es liegt auch an uns und auch an uns Pädagogen, dass wir uns der Thematik annehmen. Also ihr könnt die Homepage besuchen, Stop Racial Profiling. Das wird auch von der ISD unterstützt. Das sind zwei Blätter, die kann man ausfüllen und ein Blatt geht an das ISD, also die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Das andere wird dann irgendwann an die Bundeskriminalämter geschickt, um einfach auf das Problem aufmerksam zu machen. Und ich denke, wie ich vorhin beschrieben habe, der Fall von der Pädagogin, die das komplett abstreitet, dass es Racial Profiling gibt, wäre das relativ sinnvoll, mit solchen Instrumenten zu arbeiten. Die Verbindung, glaube ich, zwischen der N-Wort-Debatte und diesem Racial Profiling und diesem Rassismus bei der Polizei in Deutschland ist diese Ideologie der also diese Konstruktion der Einteilung in Menschen und die Ideologie weißer Überlegenheit und die Idee, die Weißen dürfen alles. Die dürfen bei der Polizei alles, die dürfen in der Schule alles sagen, die dürfen in Büchern alles schreiben. Und da ist es einfach erstmal, glaube ich, an der Zeit, das zu erkennen. Und genauso wie es in Großbritannien den Stephen Lawrence Inquiry gegeben hat, einfach auch systematisch zu gucken, dass Polizei in Deutschland zum einen untersucht wird und zum anderen angegriffen wird. Weil es gibt, das können Sie wie gesagt bei diesem NSU nachlesen, das gibt die Dokumentation Das Kartell der Verharmloser von der Antonio Amadeo Stiftung. Wir haben Probleme mit Rassismus in der Polizei, weil die Opfer nicht geschützt werden, weil sie oft noch negativ befragt werden, weil sie gedemütigt werden. Und das Problem pädagogisch ist, dass viele Pädagoginnen die Berichte von Opfern abwehren, sie lächerlich machen, nicht hören wollen. Weil es nicht ihr Auftrag ist, so deuten sie, aber wenn soziale Arbeit irgendwie die Idee hat, für was Soziales, für die Menschen zu tun, dann muss sie sich damit beschäftigen. Und bis jetzt tut sie es noch nicht, genauso wie die breite Öffentlichkeit sich noch nicht offensiv mit Rassismus beschäftigt, sondern immer noch darüber spricht, jetzt wird uns verboten, darüber zu reden. Die Frage ist manchmal, wenn man gegen Rassismus was tun will, ist dann, wenn wir wissen, dass es diesen Rassismus gibt und wer das sich ernsthaft mit auseinandersetzt, wird sehen, ist dann eher die Frage, was können wir gegen Rassismus tun oder wo unterlassen wir es? Acting White heißt, zu Rassismuserfahrung zu schweigen. Ja, ich finde es echt klasse, dass wir die Veranstaltung gemacht haben. Also es ist absolut ein notwendiges Thema und wir werden auch weiter daran machen. Und es wird nicht die letzte Veranstaltung zu dem Thema sein, um im Vorgriff auf die Debatte und im Anschluss an Sie, Herr Melton, eine Bemerkung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagten Sie einleitend, im Zentrum der Analyse müssen die Berichte und Erfahrungen der Betroffenen stehen. Dem würde ich zustimmen, ja, und würde ich gleichzeitig sagen, aber es reicht nicht. Wenn man Rassismus bekämpfen will, dann braucht man auch einen Begriff von dem, was Rassismus eigentlich ist. Also man braucht die Erfahrungen, die Berichte und man braucht eine kritische Theorie des Rassismus. Und das beides muss zusammenkommen. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen in den poststrukturalistischen Ansätzen. Und dann wird es auch manchmal ein bisschen verschwommen. Ja, es ist irgendwie alles Diskriminierung und es ist alles Rassismus. Also es tauchte dann auch bei Ihnen mal auf, vogelfrei Herero, Nürnberger Gesetze, ist ja Juden, also vogelfrei Herero, Juden, ist irgendwie alles Diskriminierung. Das ist richtig und ist, glaube ich, meiner Meinung nach trotzdem nicht alles. Ich glaube, dass man der Bestimmung von Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus näher kommen kann, wenn man eine kritische Theorie des Kapitalismus mit sozusagen einbaut oder mitdenkt. Und Kapitalismus heißt, dass wir in einem Universum leben, in dem wir uns ständig kaufen und verkaufen müssen, in dem alles zur Ware wird und in dem das Subjekt in der Vorstellung lebt, ich muss derjenige sein, der gut und ehrlich arbeitet, weil ich mich sozusagen nur am Leben halten kann. Und die Rassifizierten, die mit dem N-Wort oder auch mit dem Z-Wort belegten, die bildet sich das Subjekt ein als eine Gefährdung dessen, weil sie, aus zwei Gründen, weil sie die Lebensgrundlage dieses Arbeitssubjekts angeblich untergraben, weil sie die Arbeitsmoral untergraben. Und der zweite Grund, das hängt damit zusammen, weil man sich im Grunde genommen nur etwas beneidet. Man würde nämlich gar nicht so ein Arbeitstier gerne sein wollen, glaubt es aber nicht, das einzugestehen. Und das andere, der Antisemitismus, der natürlich was Diskriminierung angeht, viele Gemeinsamkeiten hat, aber trotzdem genau die andere Seite dieses Arbeitssubjektes abbildet. Nämlich es sind die Eingebildeten über einem Stehenden, die uns aufgrund ihrer undurchschaubaren Macht, obwohl sie doch so wenige sind, um die Früchte unserer ehrlichen Arbeit betrügen. Ich glaube, wenn man das zusammendenkt, kann man die Gemeinsamkeiten von Rassismus und Antisemitismus denken, die Unterschiede denken und vor allem kommt man vielleicht, das wäre zumindest mein Angebot für die Diskussion, einer begrifflichen Bestimmung dessen näher, was denn auch Rassismus eigentlich sei und in welchem Kontext er mit der kapitalistischen Moderne steht. Ich würde Ihnen einerseits zustimmen wollen, dass es sinnvoll ist, über das Verhältnis von Kapitalismus, Rassismus, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit nachzudenken. Ihre Setzung, dass sozusagen Kapitalismus der Hauptwiderspruch ist, das würde ich kann man lange drüber diskutieren. Sorry, Hauptwiderspruch habe ich nicht gesagt. Die ersten Widerstände gegen den modernen Kapitalismus waren von Schwarzen, die versklavt worden sind und auf den Plantagen sich gewehrt haben. Das ist sehr schön in dem Buch über Marx hinaus nachzulesen oder die Wiesenverträge Hydra. Das andere ist die Frage, und da gibt es zwei Denkrichtungen. Die eine Denkrichtung, die sagt, Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus sind sind verschiedene Dinge, die zwar analytische Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben. Das ist eine Richtung, die auch vertretbar ist. Balibar vertritt das zum Beispiel. Eine andere Richtung, die Rommelsbacher oder ich auch vertrete und viele andere, ist Rassismus als Überbegriff für Diskriminierungsformen zu nehmen, die Menschen mit Rassekonstruktionen einteilen, und da ist zum Teil Kultur auch Sprachversteck für Rasse, und sozusagen das als Oberbegriff für diese Formen nehmen. Zu sagen, dass ihr die Rassismustheorie nicht kritisch wäre, es sei denn, Sie meinen den Terminus kritische Theorie in der Frankfurter Sinne, will ich als unangemessen sehen. Ja, zum einen möchte ich zu bedenken geben, also auch wir Weiße machen unsere schlechten Erfahrungen mit der Polizei. Ich kann auf meine Cousine verweisen. Ihr Bruder wurde festgenommen, sie ist dann auch in die Agnesstraße und wurde dort ähnlich behandelt. Endete damit, dass die Polizisten dann zu ihr meinten, sie hätte jetzt Hausverbot in der Polizei, was auch, ja, manche wären froh, wenn sie das haben wahrscheinlich. Ja, und dann möchte ich, also wir waren jetzt bisher sehr problemorientiert, was ich auch kritisieren würde. Man muss auch immer an Lösungen denken, wie es das überwinden gilt. Da kamen ein paar. Also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, damals war ganz groß der Eritrea-Konflikt, und bei uns im Gemeindesaal waren dann irgendwann auch Menschen von dort, und das war ganz normal, und die wurden dort integriert. Und warum? Weil es eben auch diese Gruppe und die, also eine Möglichkeit der Integration gab. Und sowas, finde ich, ist auch immer wichtig, dass Leute Wege in die Gesellschaft finden und das auch eröffnet wird. Und da gehören ja natürlich auch wir dazu, solche Wege auch zu eröffnen. Darf ich kurz was fragen? Ja. Sie in Eritrea waren Christen, oder wie kamen Sie in die Gemeinde? Wie wurden ja, Sie ja, das war. Und was ist, wenn aus diesen Eritrea Muslime oder Juden wären? Wie wären Sie dann integriert? Das möchte ich ja auch zur Diskussion stellen. Da fand dieser Weg so statt. Und je, ja, wir hatten vorher das Diagramm von Ihnen, Herrn Malter, mit diesen, ich glaube, 5 oder 6 Ecken hatte es. Und ja, je mehr Ecken der Unterschied besteht, desto schwieriger wird es natürlich auch, aus meiner Sicht. Dann noch, möchte ich gerne noch auf ein paar Dinge eingehen, die vorher in den Vorträgen kamen, bei Josephine. Also, für mich war Jim Knopf immer ein Sympathieträger, und das ist er, glaube ich, auch für fast alle, die mit ihm aufgewachsen sind und ihn im Fernsehen gesehen haben. Und Blackfacing, klar, aus einer amerikanischen Sicht auf jeden Fall zu kritisieren, aber für mich muss ich auch feststellen, hat vielleicht das ZDF auch gerade dadurch, dass diese Debatte jetzt angestoßen wurde, einen Bildungsauftrag erfüllt. Davor hatte ich noch nie von dem Wort gehört, und ich bin mir relativ sicher, hier im Saal die meisten auch nicht. Von daher, man muss manche Dinge und Diskussionsprozesse auch positiv sehen, und aus Fehlern lernen wir alle, und wenn Fehler in den Medien gemacht werden, besonders viel. Das heißt, ich hau jetzt hier irgendjemand in die Fresse und danach sprechen über Gewalt. Kann ich das vielleicht gleich machen? Dann haben wir auf jeden Fall das Thema Gewalt auf der Tagesordnung, oder? Ja. Leider. Darf ich kurz auf die Geschichte? Wie finden denn Fortschrittsprozesse statt? Also ich möchte jetzt erstmal ganz kurz zu Jim Knopf was sagen. Ja, also das ist ja so eine Sache allgemein mit Rassismus. Viele von uns verbinden da so ganz schöne Kindheitserinnerungen. Ja, das hat was Heimatliches, und keiner von uns will dieses Heimatliche verlieren. Jim Knopf, schon allein die Geschichte des Jim Knopfs ist aus rassismuskritischer Sicht sehr, sehr, sehr gefährlich. Und zwar, der Jim Knopf ist ein schwarzer Junge, der kommt in der Kiste, ja, also der hat keine Familie, keine Eltern, der kommt in der Kiste angeflogen auf eine Insel. auf der Insel, da trifft er dann irgendwie auf eine zugeschrieben asiatisch aussehende Prinzessin oder sowas. Die lieben doch die, also es sind zwei Kinder, ja, die auf dieser Insel sich aufhalten und ja, ich würde es jetzt gerne mal so formulieren, wie es auch, also es ist einfach eine andere Perspektive, sie können den Kopf schütteln, ja, aber es ist eine andere Perspektive und die möchte ich hier auch reinbringen. Und die sind auf dieser Insel und gehen dann wieder von dieser Insel und dann ist alles gut. Ja? Also das heißt, die Insel ist dann wieder frei von diesen Kindern, ist dann wieder weiß und rein und es ist das Happy End dieser Geschichte. Und der Jim Knopf an sich, ja, also es gibt auch Satzpassagen, da wird er auch als schmutzig beschrieben. Ja? Also er hat was Schmutziges und es ist in keiner Weise wertfrei, die Jim Knopf-Geschichte. Was war nochmal Ihr zweiter Punkt? Das ZDF-Blackfacing. Genau, also dieser Bildungsauftrag, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich verstehe es nicht als Bildungsauftrag, erstens die rassistische Praxis, die Praxen zwischen Deutschland und USA immer zu trennen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es sind menschliche Praxen. Ja? Also es sind Praxen, die Menschen machen und die Menschen betreffen. Und hier in Deutschland gibt es schlichtweg Menschen, die sich mit dem Thema Blackfacing beschäftigen. Es gibt in dem Fall Betroffene, die sich verletzt fühlen durch diesen Auftritt. Das heißt, wenn Sie sagen, wir haben davon profitiert und es ist jetzt eine Debatte dadurch entstanden, hat es was Positives, das sehe ich ähnlich. Nur, da müssen Sie differenzieren, oder das wäre es wichtig zu differenzieren, auf wessen Kosten läuft diese Debatte. Und die Debatte wäre von, aus meiner Sicht nur dann sinnvoll, wenn das ZDF sich auch positioniert, ja, und es auch in den Kontext setzt, warum sie das gemacht haben. Und das machen sie ja nicht. Es sind mehrere Beschwerdebriefe eingegangen. Ich habe schon einen davon gelesen. Da wird nichts davon geschrieben, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise entschuldigen, dass sie das reflektieren, dass sie das nachvollziehen können. Im Gegenteil, sie setzen das gar nicht in den Kontext mit Rassismus. Deshalb würde ich das nicht als Bildungsauftrag sehen, sondern eher als eine sehr große Beleidigung für die schwarze Gemeinschaft in Deutschland. Ich habe auch noch einen Punkt zu dir jetzt. Also ich sag mal, du brichst ja hier gerade so vor, als ob jetzt schon alles in der Diskussion wäre. Das ist ja erst am Samstag passiert. Also es ist zwar in der Diskussion, dass da irgendwas Schlechtes wohl passiert ist, aber das ist ja im Prinzip genauso schlecht, dass alle wissen, wir dürfen nicht mehr ein Wort sagen. Es wird jetzt halt über was gesprochen, aber es wird doch überhaupt nicht differenziert ausgesprochen. Also denkst du, das ZDF hat jetzt irgendwas eingesehen? Also erst vor 3 Tagen kam von der Initiative Schwarze Menschen ein Beschwerdebrief ans ZDF. Ich glaube, vorher hat sich da jetzt niemand groß öffentlichkeitswirksam beschwert. Oder? Wie siehst du das? Was ist das für eine Diskussion? In meinem Umfeld war es am nächsten Tag im Facebook mit diversen Artikeln, Kotzendes Einhorn und andere sind da zu nennen und die Prozesse laufen und ich denke, die werden auch zu einem Ergebnis führen, dass sowas nicht wieder vorkommen wird. Ich bin da Optimist. Ja, dann wollte ich bei Vera, du hast gefragt, warum solche Bilder verwendet werden. Leider werden solche Bilder verwendet, aber die Bilder müssen wir auch immer so sehen, die werden mit einem Grund verwendet von armen, hungrigen, schwarzen Kindern, nämlich da will eine Spendenindustrie unsere Geldbeutel öffnen und es ist auch Teil einer kapitalistischen Verwertungslogik, die mit solchen Bildern betrieben wird, um dann, ja, du hast es auch thematisiert, wie viel Hilfe kommt am Ende überhaupt an, wenn bei solchen sehr marketingorientierten und dann natürlich auch stark hierarchisch orientierten Organisationen gespendet wird. Und von daher weißt du auch selber, warum die Bilder verwendet werden und kannst es auch benennen. Ja, du hast recht. Ich weiß, warum die Bilder verwendet wurden, sollten, was auch immer. Aber warum spendiert ihr überhaupt das Geld? Weil, wenn ihr diese Bilder anschaut, es weckt eure Mitleid. Ich habe kein Problem, wenn man spendiert, aus diesem Grund. Aber das Problem ist, diese Bilder werden nicht nur für Spendeaktionen gemacht. es beeinflusst dann auch unsere Haltung. Und da habe ich dann... Es gibt unterschiedliche Organisationen, Vereine, die sich mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen. Die machen solche Bilder. Es gibt die Diakonie, die machen auch solche Bilder. Ja, die wollen diese Menschen sozusagen unterstützen. Aber wir brauchen auch Unterstützung hier. Es gibt auch genau hier Menschen, die leiden. Warum unterstützen wir denn auch nicht hier? Ich habe wirklich kein Problem mit den Bildern. Aber die Folgen von diesen Bildern sind schlimm. Ein junges Mädchen, sie war 16 damals und kam zu mir und hat mir gesagt, Vera, weißt du, ich schäme mich, so Afrikaner zu sein. Wisst ihr warum? Weil ich ständig nur solche Bilder immer gesehen habe. Und dann hat sie sich die Frage gestellt, gibt es nichts Schönes auch über Afrika, das man auch berichten kann? Gibt es schönes Bilder auch, das man sehen kann und sagen, ja, es gibt auch welche, die da auch gut leben. Entschuldigung, mein Bruder. Es gibt auch hungrige Menschen, Menschen, die wirklich hungern, hier in Deutschland. Haben Sie auch für diese Menschen gespendet? Warum wollen Sie nur an diese Menschen spendieren, wenn Sie diese Skelette sehen? Ich bin der Meinung, es ist eine politische Debatte. Es ist auch eine Machtgeschichte. Der weiße Mann möchte vorne stehen und der schwarze Mann sollte unten stehen. Und das wird auch in Bildern und was auch immer widerspiegelt. Wir können auch Menschen, Kindern helfen, aber es muss auch nicht so dramatische Bilder sein. Wir können schöne Bilder drauf tun, und sagen, diese Kinder brauchen Unterstützung, genau wie wir auch hier tun. Ja, an Herrn Melter habe ich dann noch eine Frage, weil das ist eine, ja, etwas, was mich bei Schul- und Bildungssystemdiskussionen im Generellen immer sehr ärgert. Auch Sie haben auf das Bild zurückgegriffen, dass Eltern ja dafür sorgen, dass es ihren Kindern im Bildungssystem gut ergeht. Und das werden Eltern immer tun. Das ist die Art, wie Eltern sich gegenüber ihren Kindern verhalten. Und Sie haben gemeint, das sei Ursache für Probleme. Sie haben es, es wurde dann das Bild mit diesem Marathonlauf und dem 100-Meter-Sprint verwendet. Und ja, klar haben es alle unterschiedlich leicht und schwer. Aber diese Vereinheitlichung oder es allen gleich schwer zu machen, wird nur möglich sein, wenn wir ja auf Maßnahmen zurückgreifen, die eben die Eltern-Kind-Beziehung stören, aus meiner Sicht. Und das ist etwas, was nicht im Interesse einer funktionierenden Gesellschaft sein kann. Das, was ich mit dem Marathonlauf gesagt habe, da habe ich gesagt, dass das das Schulsystem macht. Das Schulsystem erschwert bestimmten Gruppen es, ohne die Bedrohung durch Stereotype gut zu lernen. Ich habe über das Schulsystem gesprochen, die Lehrer und die Lehrerinnen, über die Eltern habe ich gar nicht gesprochen. Es gibt einerseits internationale Studien, Teilstudien, die ganz klar sagen, wir brauchen 8 Jahre gemeinsam lernen, wir brauchen individuelle Didaktiken und wir brauchen eine Gesamtschule, eine Ganztagsschule. Und diese Punkte, dass sozusagen geguckt wird, wie alle besser lernen können, das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Was mich, ehrlich gesagt, ein bisschen, was ich mir wünschen würde, ja, es sind jetzt einige Hinweise gegeben worden, dass es doch auch mit dem Kapitalismus zusammenhängt. Ja, es hängt auch mit dem Kapitalismus zusammen, aber Kapitalismus, Rassismus, Sexismus sind miteinander verknüpft und es ist gut, auch mal mit der Perspektive Rassismus zu gucken, wie hängt das zusammen. Das heißt nicht, über das andere zu schweigen, aber es gibt eben auch Rassismus. Dann wird gesagt, es ist vielleicht doch nicht so klug, auf die Worte verzichten. Ich denke, was ich interessant finde, gemeinsam zu gucken aus Kapitalismus, rassismuskritischer Perspektive, was können wir denn tun? Was wollen Sie denn tun? Und wir können gerne darüber sprechen, was an einigen Formulierungen schwierig ist. Aber was ist Ihr Weg, was zu tun? Ich möchte ganz kurz etwas noch kritisieren. Und zwar, ich fand es ganz schlimm, dass du vorhin das total verharmlost hast, wie die Frau, also du hast es verglichen mit deiner Tante, dass sie auch ja, die gleiche Situation erlebt hat. Und es wurde, also du hast es bestimmt nicht bewusst gemacht, ich weiß es nicht, aber es war total harmlos von dir und das wollte ich nur. Können wir vielleicht einfach nochmal anstatt der fortgeschrittenen Zeit noch ein paar Fragen sammeln, drei Stück meinetwegen, und dass Sie oder ihr dann nochmal gezielt darauf antwortet? Das wäre mein Vorschlag. Ich sage nur noch was Kurzes, ich denke, es wird jetzt um Kapitalismus gehen, wenn Lothar sich meldet. Aber was ich noch zu dem Punkt mit Jim Klopp sagen wollte und auch die Afrika-Bilder, die ich sehr wichtig fand, was Vera angesprochen hat, das sind sogenannte Diskurse. Ja? Diskurse sind geordnet und sie wirken, und das spürst du vielleicht nicht. Aber um ein Beispiel mal anzubringen, ich habe mir früher auch gedacht, Pippi Langstrumpf ist doch eigentlich eine super Geschichte vorzulesen, ist ja eigentlich eine Koryphäe des Feminismus. Dann erst später bin ich auf den Trichter gekommen, dass da Rassismen implizit sind. Vor kurzem kam eine Sendung mit der Maus, da wurde die Apartheid erklärt. Meine Tochter ist 7, sie ist weiß. Auf einmal sagt sie zu mir, als der Maustyp da in der schwarzen Schule war in Südafrika, die ganz normal aussah, so wie die Bilder von Vera gerade eben, sagt sie zu mir, Mensch, Papa, die sind ja alle gar nicht arm. Und dann habe ich mir gedacht, woher denkt sie das? Habe ich ihr das gesagt? Nein, habe ich nicht. Aber es wirkt. Es wirkt für Kinder wie auch für Erwachsene. Ja. Natürlich war Pippi Langstrumpf für mich auch sehr schön und Jim Klopp auch, aber man muss sich Gedanken darüber machen. Super. Vielleicht erstmal haben wir hier, also ich hätte die Frage hier nochmal, und du hast auch eine Frage. Also in Anbetracht der Kürze der Zeit, ich habe mir da einiges dazu aufgeschrieben, aber es wurden sehr häufig in den Vorträgen Ideen aus der Frankfurter Schule, Poststrukturalismus, Postmoderne und ähnliches angeschnitten. Auch bei den Fragen hat man es auch wieder gemerkt, Kapitalismuskritik. Für mich als überzeugten Liberalen stellt sich hier die Frage, inwiefern schadet sich die antirassistische Bewegung selbst, wenn sie sich mit kommunistischen, freiheitsfeindlichen Bewegungen verbündet. Die Frankfurter Schule, die auf Adorno und Horkheimer zurückgreift, die sich mit der Theorie der autoritären Persönlichkeit, mit der Entstehung von Nationalsozialismus, mit Freiheitsbestrebungen auseinandersetzt, die halt freiheitsfeindlich zu benennen, muss ich sagen, das ist ein analytischer Irrtum, der, glaube ich, einiger Lektüre bedarf. Da kann ich als überzeugter Freund der Freiheit und deswegen Gegner des Liberalismus noch ganz kurz was sagen zum Zusammenhang Kapitalismus und Rassismus aus meiner Sicht, ohne dass ich sage, mit Kapitalismus der ganze Rassismus erklärt. Sarrazin. Also, Menschen, die nur taugen, ständig kleine Kopftuchmädchen zu produzieren, so Originalzitat und so weiter. Auf der Höhepunkt der Debatte liegt Sarrazin, Umfrage, 52% Zustimmung. Wie kann das sein? Weil er natürlich auf eine ganz gewisse Art und Weise Recht hat. Achtung, natürlich nicht so, wie er das glaubt und seine Fangemeinde das glaubt. Aber die Entwicklung des Kapitalismus-Krise, mit immer weniger Arbeit kann immer mehr produziert werden. Wenn die Sache vernünftig organisiert wäre, gäbe es massenweise Arbeitszeitverkürzung für alle. Sie ist aber unvernünftig organisiert. Und deswegen merkt man an den Werkbänken und an den Stammtischen, dass man immer mehr Gefahr verläuft, zu den großen Losern zu gehören, zu den Verlierern. Und zu denen, die ausgespuckt werden, zu denen, die halt nicht die Besserverdienenden sind. Und davor hat man Angst. Und dann tritt dieser Mechanismus des Kollektivs der eingebildet ehrlichen Arbeit und deswegen mit Drogen in Erscheinung, sagt, mit den Losern wollen wir nichts zu tun haben. Mit denen haben wir nichts zu tun. Und deswegen muss man, glaube ich, gerade wenn man diese Sarrazin-Debatte untersuchen will, auch über Kapitalismus reden, um zu verstehen, was Rassismus heute ist. Also ich würde sehr für eine Verbindung der Diskurse plädieren, das finde ich sehr sinnvoll, nicht für ein Entweder-Oder. Ich würde die wichtige Kapitalismuskritik sehr einladen, auch rassismuskritische Texte zu lesen und umgekehrt genauso. Möchte jemand noch, also wer möchte noch fragen stellen? Wir haben jetzt noch eine Frage. Zwei Fragen. Zum Okay, nochmal drei. Dann vielleicht drei kurze Fragen noch und ich gebe Sie da nochmal eine kurze Antwort. Also ich muss ehrlich sagen, dass mich das, was Sie vorhin erzählt hat, ehrlich ein bisschen geschockt hat, weil ich das so natürlich als, ja, wenn ich jetzt sage, Weißer, nicht nachvollziehen, also nicht so noch nie erlebt habe für mich selbst. Und so, dass ich eigentlich auch immer sagen würde, ich mit dem deutschen Rechtsstaat, hey, das kriege ich nicht auf die Kappe so ein bisschen. Und wenn Sie beide das so ja vielleicht noch sogar bestätigen könnten, dass Sie sowas auch erlebt haben, dann schockiert mich das schon ziemlich, muss ich sagen. Und wenn man sowas erlebt, dann geht ja auch so ein bisschen der Glaube an, sagen wir, Rechtsstaatlichkeit relativ schnell flöten. Fühlen Sie sich denn dann in Deutschland überhaupt noch wohl oder angenommen oder haben das Gefühl, ja, hier schön leben zu können? Also ich antworte auch direkt, dann kannst du auch vielleicht das so finden. Ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist, ob ich hier mich wohlfühle. Ich weiß nicht, ich habe aber zwei Kinder. Und ich kann auch hier leben, nur wegen dieser Kinder. Aber ob ich wirklich dabei bin, weiß ich nicht. Aber eins ist mir klar, in dem Land, wo ich bin, engagiere ich mich. Und da, wo ich bin, setze ich mich ein für die Themen, für diese Sachen, die mir sehr wichtig sind. Aber ich habe mein Heim. Und das ist mein wichtiger Ort, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und wenn ich da mein Benzin getankt habe, kann ich mich auch in der Gesellschaft wohlfühlen. Und sich wohlfühlen hat auch wirklich nichts immer mit das, was auch herum passiert, unbedingt direkt mit dem. Es hat vielmehr auch, also persönlich für mich, Wohlfühlen hat auch einen spirituellen Hintergrund. Das heißt, wenn ich einen guten Bezug zu meinem Ich selber und mich innerlich Frieden geschaffen habe, und euch gegeben habt für das, was man tut, bewusst oder unbewusst, dann habe ich eine Macht. Und Mandela sagte, Vergebung ist das große Macht oder Waffen. Und wenn ich diese Waffe habe, dann kann ich mich auch wohlfühlen, egal wo ich lebe. Und auch die Menschen herum mich positiv beeinflussen. Danke. Vielleicht hat Josephine auch. Also ganz kurz zu dem, ob ich mich wohlfühle. Ich möchte jetzt nicht zu ins Detail über mein Wohlfühlen sprechen. Die Frage ist doch eher, wir alle leben in dieser Gesellschaft und wir alle sind Teil davon. Ja? Und die Frage ist doch eher, fühlen wir uns wohl, wenn wir wissen, dass es solche extremst menschenverachtenden rassistischen Praktiken hier gibt. Es geht hier nicht um mich, ob ich mich wohlfühle. Die Frage ist doch, fühlen Sie sich wohl, nachdem Sie das jetzt gehört haben, sich vielleicht darüber informieren. Also wie fühlen wir uns? Ich finde es einfach wichtig, dass, dass das Problem dann quasi nicht an mir gesehen wird und gefragt wird, wie fühlst du dich überhaupt wohl, wie gehst du damit um, sondern wie gehen wir damit um? Vielleicht auch ganz kurz persönlich, Wohlfühlen, also ich kenne ja nichts anderes, ja, also ich bin damit aufgewachsen und ich denke, dass schwarze Menschen oder Menschen, die Rassismuserfahrungen hier machen, verschiedene Strategien entwickeln, ja, um hier überleben zu können. Weil wie gesagt, Rassismus ist allgegenwärtig, und Menschenverfeindung ist eine Facette von staatlicher rassistischer Praxis. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, also Strategien, Überlebensstrategien, die definiert jeder selbst. Ich kann sagen, meine Strategie ist, mich mit Menschen zu verbinden, egal ob mit oder ohne Rassismuserfahrung, die sich reflektieren und die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ja? Und ich denke, das ist vielleicht auch ein Appell hier an das Plenum. Ist wie viel vorher das Wort, wir müssen euch unterstützen. Das stimmt, ja. Wir müssen Bündnispartnerschaften bilden. Wir sollten als sozusagen, also die Definition, es gibt Unterdrückte und sozusagen, es gibt die Gruppe der Unterdrückten und sozusagen die Gruppe der die unterdrücken. Und wir alle leiden darunter, ja, dass es diese Strukturen gibt. Und es liegt auch an uns, diese Strukturen zu eliminieren. Oder eben eliminieren ist vielleicht dann doch zu wunschmäßig, aber die zu verbessern. Ich habe vielleicht noch einen kurzen Vorschlag. Also ich weiß, du hast gesagt, du bist überzeugt und liberal. Ich weiß jetzt nicht, ob du zu den Jungliberalen gehörst oder nicht. Aber falls ja, wäre es sinnvoll, sich jetzt mit Rassismuskritik zu beschäftigen. Will Döring hat ja vor 2 Wochen ausgepackt, dass es in der FDP ein massives Problem mit Rassismus gibt. Und ich denke, wenn die FDP wieder... Okay, aber vielleicht seid ihr Sympathisanten. Und ich denke, wenn die FDP dann wieder mal rein möchte, wäre es ganz sinnvoll, sich mit sowas zu beschäftigen. Jetzt noch eine Frage vielleicht, oder... Ich habe mich nur gefragt, wir haben jetzt heute ganz viel von dem Rassismus gesprochen, von dem schwarzen Deutschen und von den Schwarzen in Deutschland. Und ich weiß zum Beispiel, dass man in der amerikanischen Rassismusforschung ganz viel momentan auch sich mit der Perspektive von schwarzen Frauen beschäftigt und eben feststellt, dass schwarze Männer und schwarze Frauen nicht die gleichen Erfahrungen machen, sondern dass das ein ganz gewaltiger Unterschied ist, dass die Zuschreibungen ganz anders sind, dass die Erfahrungen von psychischer und physischer Gewalt ganz andere sind. Und jetzt würde mich vielleicht auch ganz kurz interessieren, inwiefern die beiden Vortragenden das auch wahrnehmen oder inwiefern das auch aus Sicht der deutschen Rassismusforschung überhaupt bekannt ist oder inwiefern da auch ein Fokus drauf liegt. Also das stimmt auf jeden Fall, ja, also... zum Beispiel Bell Hooks hat sich ja damit auch intensiv beschäftigt, mit Black Feminism, ja. Und es stimmt, dass schwarze Frauen und schwarze Männer unterschiedliche Erfahrungen machen und auch in der Geschichte gemacht haben. Und auch im weißen Feminismus, möchte ich kurz was sagen, der Feminismus wurde ganz automatisch immer als Feminismus der Frauen gesehen, doch in Wahrheit war es der Feminismus der weißen Frauen. Und jetzt habe ich wieder den Faden verloren, ich glaube, Müdigkeit kommt. Entschuldigung. Ja, also das ist auf jeden Fall so. Und ich denke auch, dass Sexismus, so wie überall, und patriarchalische Strukturen auch in der schwarzen Community immer ein Problem waren und sind. Und ich würde auch sagen, dass wir daran arbeiten. Also in der rassismuskritischen Forschung in Deutschland wird diese Verknüpfung auch gesehen, also auch zum Beispiel Studien von Philomena Esset, die sehr viel über Gendered Racism gesprochen wird, das auch wahrgenommen wird, auch unter den Sachen, unter dem Label Intersektionalität. Also das ist ein Thema, was thematisiert wird, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass es bisher noch viel zu wenig thematisiert wird. Ja, ich hätte eine Frage zum Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus, wenn ich auch den Standpunkt habe, dass man das, glaube ich, analytisch sinnvoll trennen sollte, und zwar auch aus einer ganz praktischen Erfahrung. Wenn man sich zum Beispiel Gruppierungen in Stuttgart anschaut, die sich als antikapitalistisch verstehen und zugleich auch antirassistisch sind, hat man oft damit zu kämpfen, dass die mit antisemitischen Stereotypen arbeiten, zum Beispiel die These aufstellen, dass Flucht, Vertreibung, rassistische Diskriminierung mit Heuschrecken zu tun hat. Also ich setze das jetzt mal auch bewusst parallel zum N-Wort, diese Heuschrecken-Semantik. Und ich glaube, da ist es sinnvoll zu unterscheiden, weil jemand, der sich als Antirassist versteht, kann dennoch antisemitisch sein. Also was halten Sie? Also nur als Kritik auch an der Haltung, dass man das nicht trennen sollte. Also der Unterschied in den Konstruktionsprinzipien ist, beim Antisemitismus wird eine Gruppe als die anderen bezeichnet und die werden als überlegen geschildert, als mächtiger, als manipulativ und selber wird die eigene Gruppe als hilflos, angreifbar, ausgebeutet dargestellt, während beim anderen Formen Rassismus die Gruppe der anderen stets abgewertet, weniger klug und man selber sich hochstellt. Die Dynamik ist unterschiedlich, welche Gruppe hoch oder runtergesetzt wird. Das Prinzip aber, dass getrennt wird zwischen wir und die anderen, dass die Gruppe der anderen weniger Rechte zugeschrieben wird, weniger Wert zugeschrieben wird, dass eine Praxis der Entmenschlichung praktiziert wird, Homogenisierung, Naturalisierung ist ähnlich. Gleichwohl kann gesagt werden, historisch ist es sehr unterschiedlich und auch von den Konstruktionsprinzipien unterschiedlich. Es gibt da, glaube ich, zwei legitime Perspektiven und es kommt darauf an, was man mit dieser Perspektive erreichen will. Fällt mir auch noch kurz was zu ein, wenn ich das sagen darf. Also ich, den ersten Punkt möchte ich auch unterstreichen, auf jeden Fall. Also Birgit Rommelsbacher erklärt es psychoanalytisch, das finde ich ist ein ganz gutes Modell. Also sie sagt, Antisemitismus funktioniert als Über-Ich-Konstruktion, als eine Höherwertung und anderer Rassismus als eine Es-Konstruktion, also das Triebhafte. Aber was vielleicht wichtig ist in dem Zusammenhang, dass Antisemitismus auch auf jeden Fall ohne Juden funktioniert. Und dass es in Deutschland einen Antisemitismus trotz und wegen Auschwitz gibt, also so als Entschuldigung, sowas wird sekundärer Antisemitismus genannt. Und Rassismus ist schon auch Gesellschaft, überwiegend gesellschaftliche Praxis. Es gibt hier sehr wenige Juden, das hat seine Gründe. Okay, ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, wir haben glücklicherweise vorher auch ein bisschen Feminismus eingeführt. Ich bin eine große Fanin von gegenseitigem Empowerment auch der Wissenschaften. Und da hast du vorher irgendwie gemeint, dass es Unterdrücker und die gibt, die unterdrückt werden. Das klingt erstmal einleuchtend, aber Bourdieu hat er zumindest in der seiner männlichen Herrschaft was thematisiert, was im Grunde jetzt auf die Frage der Unterdrückung der Frau bezogen war. Aber vielleicht kann man sich da auch ein bisschen empowern lassen aus dem Feminismus in Bezug auf das Verhältnis zwischen Unterdrücker und Unterdrückten, weil es so einfach ist, glaube ich, nicht. Bourdieu meint da zumindest, dass man viel eher die Struktur dieses Mechanismus offenbaren muss, um das Dogma zu nehmen. Also dass man nicht nur in diesem Dualismus verharrt und sagt, es gibt Unterdrücker und Unterdrückte, weil gerade in der feministischen Theorie ist beispielsweise so, das ist ja nicht der böse Mann, der Bock drauf hat, die Alte zu unterdrücken, sondern oft sind da Mechanismen am Laufen, die sich über Jahre hinweg in den Habitus eingeprägt haben durch Erziehung. Die glauben, dies würden die nie von sich selber sagen, das sind Hardcore-Sexisten, sondern das sind leider Mechanismen, die sich halt die sich irgendwie einarbeiten in den Menschen, dass es eher um die Offenlegung dieses Mechanismus geht, als dass man halt darauf verharrt, da sind die Unterdrücker und da sind die unterdrückt werden und somit haben wir klare Grenzen. Die sind zwar gut, dass man sie erkennt, aber letztlich lässt sich vielleicht durch so ein Empowerment aus der feministischen Theorie die Frage besser erklären, wenn man eben versucht, Konstruktionen von Rassismus oder so offen zu legen und weniger auf der Unterdrücker, unterdrückten Seite zu verharren. Natürlich muss man sie erkennen, oder? Sorry für den Laberflash. Also ich denke, das eine schließt das andere nicht aus, ja. Aber ich muss Dinge auch definieren, ja. Und ich habe das jetzt hier kurz gesagt, also zum Beispiel, wie heißt er, Paulo Freire, der Name? Freire, Paulo Freire, hat es sehr schön umschrieben und er gliedert es auch ein, also in dieses, wie Sie gesagt haben, in dieses Systematische, also nicht, dass es nur die Unterdrückung, die Unterdrücker geben, aber für mich ist das im Moment eine Definition, mit der ich auf meinem Weg, den ich gerade gehe, gut zurechtkomme. Sagen wir es mal. Also gerade zu diesem Thema Rassisten, die es vielleicht nicht checken, um das jetzt mal wirklich blatt auszudrücken, meine Oma verwendet das N-Wort leider Gottes manchmal trotzdem noch, so. Aber ich habe versucht zu erklären, warum man das nicht mehr sagen soll. Ja, und wenn man dir das dann erklärt, dass es Menschen verletzt, ja, dass das ein Schimpfwort ist, dass man das nicht verwendet aus den und den Gründen, dann checkt die vielleicht die N-Wort-Debatte nicht, aber die sagt, ach so, okay, also meine Oma ist jetzt nicht eine per se Hardcore-Rassistin, aber sie hat in ihren Habitus über Jahre hinweg Dinge eingearbeitet, die sie halt nicht raus sich gearbeitet hat, weil sie leider Gottes bislang keiner dazu gezwungen hat. Aber wenn man diesen Mechanismus offenbart, kann man bei meiner Oma zumindest mehr erreichen, wie wenn man sie nur als Rassistin bezeichnen würde. Was ich meine. Ich habe auch nicht von Rassisten, also von der Rassistin gesprochen. Ich wollte noch kurz was dazu sagen, zu deiner Oma. Also wir sind Oma Hilde. Ja, also die Oma Hilde ist ja nicht die Einzige. Ja, also das wollte ich vorher auch noch zum Thema Antirassismus sagen. Ich glaube, der Klaus Melter hat das so schön kritisiert, den Begriff, oder was heißt kritisiert, ein bisschen analysiert, den Begriff Antirassismus. Ich bin ja eher für den Begriff Rassismus kritisch, unter anderem, weil Antirassismus ja irgendwie impliziert, wir könnten uns in unserem Rassismus irgendwie, wir könnten das jetzt abschaffen und wir können jetzt per se durch einen Antirassismus-Workshop oder was auch immer Antirassisten sein. Also mit Rassismus kritisch, dafür stehe ich auch drunter, dass wir alle, egal ob schwarz oder weiß, mit diesen Rassismen sozialisiert sind, nicht nur deine Oma Hilde, sondern wir alle sozialisiert wurden, nur aus einer anderen Perspektive mit unterschiedlichen Privilegien. Und mir wurde vorher auch, wieder dieses Antirassismus. Antirassismus ist schön, nur dieses Anti, können wir per se alle Anti sein? Ich finde, es geht eher darum, kritisch das, wie wir sozialisiert wurden, wie wir aufgewachsen sind, das zu analysieren, ja, und in uns selber zu gucken. Und ich finde auch diese Debatten, ich muss ehrlich sagen, ich bin keine Kapitalismus-Spezialistin, wie gesagt, ich bin auf meinem Weg, ich arbeite noch dran, mich mit dem Alten auseinanderzusetzen. Nur ich finde es immer schwierig, wenn wir immer so nach außen, also es ist wichtig, dass wir nach außen gucken, ja, ganz arg wichtig, dass wir die Strukturen, dass wir die Umwelt wahrnehmen, um das überhaupt einordnen zu können. Aber ich finde, wir müssen auch mal in uns gucken, ja, wo haben wir eigentlich unsere Rassismen, was machen wir eigentlich, ja, zu reflektieren in uns, nicht nur die Außenwelt zu reflektieren, weil sonst kommen wir wieder auf den Standpunkt, dass wir nur gegenseitig auf den anderen zeigen. Ja, und ich denke, das ist das, was vielen Menschen am schwersten fällt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil es einfach auch schmerzhaft ist und mit viel Abwehr verbunden ist. Ab zur Oma Hilde. Ich erzähle auch eine Geschichte von einem jungen Mann. Bei Sompon ist ein gemeinnütziger Verein und wir haben unterschiedliche Mitglieder. Schwarze, rote, braune, gelbe, alle möglichen sind drin. Und eine, ich weiß nicht, welche Hautfarbe ihr habt, aber ob es weiß ist, hell, die ist bei mir auch. Eine deutsche Frau, sehr hübsche Mädchen. Sie müsste unsere Buchhaltung machen. Und ich dachte, du machst nicht allein, machst lieber mit einem Kollegen, damit er auch was von dir lernen kann. Und das Mädchen ist super engagiert, sie ist sehr aktiv. Sie sieht nicht mehr, ob ich schwarz bin oder braun bin oder was auch immer. Und hat ihr Mutter erzählt, sie hat viele Freunde, die ja, aus Kamerun, aus Nigeria, aus Südafrika kommen. Und ihre Mutter sagte, hä, die sind doch Schwarze. Und sie meinte, nee Mama, ich sehe gar nicht, dass sie schwarz sind. Und ihre Mutter sagte, nein, dann etwas stimmt nicht mit deinen Augen. Und so haben die dann zusammengearbeitet, das deutsche Mädchen und dieser schwarze Mann. Und er musste ständig zu denen nach Hause. Er hat diese Familie besucht. Am Ende sagte diese Mutter, hey, du hast recht, jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Ich sehe auch nicht mehr, ich sehe nur diesen Mensch, ob der schwarz ist oder sehe ich nicht mehr. Warum? Eine Begegnung hat stattgefunden. Vielleicht sagst du zu Oma Hilde, Begegnungen wären nicht schlecht. Und das ist auch für uns. Wir brauchen Begegnungen. Wir brauchen einen Ort, wo wir einfach so hinsetzen können. Es muss nicht ein Abend sein, wo man lange Diskussionen über ein bestimmtes Thema besprechen müssen. Es geht auch einfach um einen schönen, netten Abend, wo ihr auch ganz auf eine andere Weise die Vera besser kennenlernen. Oder ich umgekehrt. Und dann auf einmal seht ihr nicht mehr schwarz, sondern ihr seht nur den Mensch. Und dort, wenn wir das schaffen würden, dann haben wir schon genug erreicht. Oder ein bisschen was erreicht. Und das heißt, für uns auch gemeinsame Ziele nochmal zu entwickeln, zu schauen. Apropos Ziele, es gibt die Afrika-Tage nächstes Jahr. Ihr seid alle eingeladen. Das wird dann von 9. so bis 11. Mai. Da ist noch die Möglichkeit, Menschen unterschiedlicher Herkunft zu treffen, mit denen auszutauschen. Und vielleicht bis dahin haben wir schon ein bisschen ein Stück von unserer eigenen Rassismus oder Diskriminierung reflektiert. Ich hatte meine eigenen Vorurteile, wie uns alle. Und wenn jemand hier ist und sagt, ich bin kein Rassist oder ich habe keine Vorurteile, dann sage ich, ja, dann hast du wirklich gut gearbeitet in deinem Reflexion. Du hast reflektiert, du hast nachgedacht und deshalb bist du so entwickelt. Ich hatte meine eigene. Aber interessanterweise, meine war nicht die schlechte, weil meine war nur die schöne. Weil die Medien uns diese schönen Bilder gezeigt hat. Das heißt, ein Bild von Paradies. Und deshalb habe ich auch nur Paradies gesehen an euch. Und umgekehrt wäre es nicht schlecht, wenn ihr auch von eurer Umgebung, von euren Kreisen versucht auch ein Paradies in den anderen auch zu zeigen. Wäre doch das, die Welt auch schön. Und wir werden auch alle davon profitieren, oder? Ich denke, wenn ich auf den Schluss komme, ich bin darauf aufmerksam geworden, aber die Diskussion zeigt doch, dass es ein Thema ist, über das noch viel geredet werden muss. Und ich denke, man könnte jetzt im Anschluss vielleicht ein 50-Stein drüben Bier, Wasser oder Wein trinken, was auch immer, im informellen Gespräch ein bisschen mehr darauf einzugehen. Also ich bedanke mich an alle nochmal.